Sie hätte ja auch, habe ihr später der Sheriff gesagt, einfach mal mit den Leuten reden können. Man müsse ja nicht gleich zur Waffe greifen. Der Gedanke sei ihr nicht gekommen, sagt Youngman heute. Herbst im Niemandsland. Die Blätter fallen, die Wälder werden bunt. Guten Morgen, hier ist wieder Niemandsland. Ich begrüße Sie zu einer neuen Sendung. Es ist Samstag, der 1. Oktober 2016. Willkommen. Wir werden auch heute wieder versuchen, Ihnen 2 Stunden eine bunte, interessante, unterhaltsame und vielleicht sogar lehrreiche Sendung zu bieten. Wie immer von 10 bis 12 Uhr senden wir direkt aus dem Herzen Barcelonas, von hier, von der Plaza Real, auch live im Internet unter www.contrabanda.org. Niemandsland ist eine Sendung für Leute hier in Barcelona, die an deutscher Sprache, Kultur, Politik und Geschichte interessiert sind. Wir sind ein freies Radio. Wir sind selbstverwaltet, selbstfinanziert und kommerzfrei. Eine freie Stimme in einer wenig freien Welt. Seien Sie herzlich willkommen zu unserer heutigen Ausgabe von Niemandsland. Bienvenidas und bienvenidos. Falls uns jemand anrufen möchte, unsere Telefonnummer lautet 93 37 7366. Am Mikrofon und an der Technik begrüßt Sie wie immer Detlef Jeskert.

Die anständige und rücksichtsvolle Behandlung, die ich erfuhr, hat mich in Erstaunen gesetzt. Ich habe gesehen, dass hier ein großer Teil des spanischen Volkes mit zähem Willen für seine Ideen und seine Staatsform kämpft und habe Achtung davor bekommen. Es formt sich in mir ein ganz anderes Bild des spanischen Bürgerkrieges und ich weiß noch nicht, wohin es führt. Ich würde kein zweites Mal hierher herunterkommen, um die Leiden dieser Menschen zu vergrößern. Otto Winterer, Valencia, den 27. Februar 1937. Literaturhinweise: The Trials of the Major War Criminals, 37 Bände, Nürnberg 1947 bis 1949. Zitiert nach Der spanische Bürgerkrieg in Augenzeugenberichten. Herausgegeben von Hans Christian Kirsch, Düsseldorf 1967. Sie hörten eine Niemandsland-Produktion 2016. Se van llevando la memoria, queda en la historia una mancha, un borrón. Mientras el resto sufre amnesia, un viejo recuerda una canción de aquella lejana batalla donde pudo morir en una guerra no ganada. A veces me pregunta por ti. Se crea aún en la trinchera otra bandera de otro color. Solemne en su viento ondea sobre la cima y en su salón. A veces habla con fantasmas de cuyo nombre se olvidó. Vencidos nunca regresaron de su exilio interior. Ni un momento, ni un recuerdo para los que perdieron, los que construyeron la tumba, el mausoleo de la miseria del carnicero. ¿Cómo esperas ganar sin ellos las batallas que anteriormente perdieron? Si han de callar, que callen aquellos los que firmaron pactos de silencio. Tratan de convencerle, abuelo, las explosiones han terminado. Pero cuando sale a la calle, Madrid parece bombardeado. Y lee escritos en los muros, gritos contra los que luchó. Y personajes de rostro oscuro que le inculcaron el terror. Y un día, sin darnos cuenta, el viejo con sus historias se consumió. Y en la memoria de su nieto solo una huella, un leve borrón de aquella lejana batalla donde pudo morir en una guerra no ganada, donde luchó por ti, donde luchó por ti. Bueno, buenas noches. Das war der spanische Liedermacher Ismael Serrano. Ein Lied über das Vergessen, über den spanischen Bürgerkrieg, 80 Jahre danach. Liegen die Leichen immer noch in Straßengräben, verscharrt. Durch Gerichtsbeschluss sogar verboten, sie auszugraben. Ein Genozid, über den das Schweigen sich gebreitet hat, an dem alle Regierungen, die bisher in Spanien nach dem Franquismus an der Macht waren, den Mantel und die Decke des Schweigens ausgebreitet haben. Die Leute beharren darauf. Wir wollen Gerechtigkeit. Wir wollen, dass unsere Toten endlich anerkannt werden. Bombardierung Guernicas. Meine Damen und Herren, es ist 10:30 am Vormittag hier in Barcelona. Heute wieder etwas wärmer als die letzten Tage. Der Sommer will einfach nicht gehen. Ein richtiger Herbst will einfach nicht kommen. Ein bisschen neue Musik heute. Ich möchte ein Album vorstellen von einem Künstler, der eigentlich schon ein jahrelanger Begleiter des Niemandslandes ist. Es geht um den Posaunisten, Trompeter Till Brönner. Sein neues Album heißt The Good Life. Ich werde gleich ein Stück aus diesem Album spielen, aber zuerst vielleicht ein paar einführende Worte. Drei Künstler, an die man beim Genuss dieser wunderbaren Platte unweigerlich denken muss. Miles Davis mit seinem butterweichen lyrischen Trompetenton, Chet Baker, der sich wie Brönner nicht nur am Horn, sondern auch mit seiner weitwunden Stimme hervorgetan hat. Und Frank Sinatra, der einige der auf diesem Album versammelten Songs ebenfalls gesungen hat. Nicht zuletzt das famose In the Wee Small Hours of the Morning. Auch die anderen von Brönner hier neu interpretierten Klassiker. I Loves You Porgy. Achtung, das ist dieses Operetten amerikanisch der schwarzen Sklaven. I Loves You Porgy laufen wie Honig ins Ohr und unterstreichen seine Relevanz. In der Musikzeitschrift Melodie und Rhythmus schreibt Herr Matthias von Viereck über dieses Album und über den Künstler Till Brönner. Es hat seinen Grund, dass Brönner unlängst gar an der Seite von Herbie Hancock, Chick Corea und anderen im Weißen Haus performen durfte. Nun ja, das amerikanische Establishment hat diesen Künstler mittlerweile als einen der Großen anerkannt und in ihre Reihen aufgenommen. Till Brönner. The Good Life, meine Damen und Herren, im Niemandsland. Thank you. Brönner war das gerade. Ich werde ihn gleich nochmal holen. Einen Moment. Sehr, sehr persönlichen und intimen. Hören wir einmal, was der Meister selber zu seiner neuen Arbeit sagt, die er hier abliefert. Ich habe noch nicht alle Stücke des Albums gehört, aber die vier Stücke, die ich gehört habe, würde ich sagen, wie immer natürlich eine runde Sache. Till Brönner selbst. We rolling? Okay, here we go. Die Stimmung auf diesem Album ist eine, die man in sehr, sehr persönlichen und intimen Momenten genießen kann. Für mich ist das Zuhause, für mich ist es der Kamin und für mich ist es das, was ich nur mit den wichtigsten Menschen teilen möchte. Es ist ein Weg in meine Seele und ich glaube, dass das, was auf diesem Album passiert, etwas ist, was viele Menschen sich wünschen. Es ist schon die Sehnsucht nach dem, was wir, wenn die Lampen ausgehen, wirklich erleben wollen. But oh my dear, our love is here to stay. Los Angeles ist so wie New York, ein Platz und eine Stadt, an dem diese Musik, die mir so am Herzen liegt, schlicht und einfach erfunden wurde. Es ist sicherlich eines der persönlichsten Alben, das ich hier aufgenommen habe. Und es ist auf die natürlichste Art und Weise entstanden, indem einfach die besten Musiker, die ich kenne, im Studio zusammengefunden haben. Ich folge so gut es geht meinem Herzen und dieses Album, dafür war jetzt die Zeit einfach die richtige. Und noch einmal, meine Damen und Herren, nicht nur runterladen, kauft auch ab und zu die Musik, die Künstler müssen leben. Gut, Till Brönner hat natürlich jetzt einiges an Geld gescheffelt, aber trotzdem, die sind monatelang im Studio, um eine Arbeit aufzunehmen. Und dann kommen andere und grapschen die sich einfach gratis, wo sie auch nur können. Wir klagen das ab und zu doch an hier im Niemandsland. Beklaut die Banken und nicht die Künstler. Beklaut die Diebe und nicht die, die euch Kultur schenken und geben. Natürlich, die heile Welt in der Musik des Till Brönner, zumindest auf diesem Album auch wieder The Good Life. Aber in diesen Zeiten, in denen man regelmäßig schreien möchte und sich stundenlang mit dem Kopf gegen den Türrahmen schlagen möchte, wenn man die Nachrichten sieht oder hört, in solchen Zeiten ist es ab und zu ganz gut, ein Album zu haben wie The Good Life und dann ein bisschen zu entspannen und zu sehen, hoppla, Anderswelt. Das ozeanische Gefühl gibt es auch noch, die Musik. Wunderschönes Stück. Das Stück heißt Jungle Song, featuring Dominic Miller von Doldingers letzter Arbeit, von Doldingers letztem Album. Mittlerweile auch hier im Studio Werner. Hallo, guten Morgen. Guten Morgen, günaydın, bon dia, bonjour, good morning, Vietnam. Vietnam? Kennst du nicht den Film? Was denn? Good morning, Vietnam. Geht das jeden Tag los im Radio, damals im Vietnamkrieg. Ja, ja, mit Robin Williams als Radiosprecher. Gut, was ist passiert? Eine Woche ist schon wieder vergangen. Die Zeit rennt, rast praktisch im Sauseschritt, wie Wilhelm Busch gesagt hat. Wir rasen mit, wir rennen mit. Und mittlerweile sehen wir dem Zerfall einer traditionsreichen sozialdemokratischen Partei zu. Eine Partei, die PSOE, Partido Socialista Obrero Español, die im Moment zerreißt. Zwischen links und rechts, zwischen Pedro-Sanchisten und Anti-Pedro-Sanchisten. Es geht darum, ob diese Partei nun eine noch rechtere Regierung im Amt bestätigt, noch rechter als sie selber ist, oder ob diese Partei endgültig mit ihrer Tradition der letzten, sagen wir mal, 15, 20 Jahre bricht und immer weiter nach rechts driftet und sich da ein linker Sektor durchsetzt. Zumindest sehe ich das so. Was denkst du darüber? Naja, jetzt haben wir in Spanien innerhalb der letzten 10 Monate zweimal gewählt. Die Parteien werden sich immer noch nicht einig, eine Regierung zu bilden, und man kann jetzt nicht mehr ausschließen, dass dann im Dezember noch ein drittes Mal gewählt wird. Jetzt, weil du die PSOE ansprichst, ich sehe jedenfalls die Sache mit einem lachenden und mit einem weinenden Auge. Die PSOE hat ja sehr abgebaut in den letzten Jahren, immer weniger Stimmen bekommen bei den Wahlen. Also ein Phänomen übrigens, das nicht nur in Spanien stattfindet, sondern überall in ganz Europa. Die traditionellen Parteien, die jahrzehntelang das Sagen hatten, überall brechen sie ein. Speziell die Sozialisten oder Sozialdemokraten und hier jetzt also die PSOE. Und sie haben es verdient, ja. Sie haben es verdient, weil wenn du dir so anguckst, die Entwicklung der Parteien, die sich so als sozialistische bezeichnen, sagen wir Mitte vom 19. Jahrhundert, der Weg, den die peu à peu eingeschlagen haben, und heute sind wir da, wo wir sind. Und also das fing schon Ende vom 19. Jahrhundert an, wo sie dann sich eingelassen haben auf Parlamentswahlen, da schon die ersten Zugeständnisse gemacht haben. Und dann speziell in Deutschland im Ersten Weltkrieg, wo die Sozialisten dann den Kriegskrediten zustimmen, und so geht's weiter. Ja. Oder dann in der Bundesrepublik dann die Sozialdemokraten, Godesberger Programm. Das Gleiche ist hier passiert in Spanien, ich weiß nicht mehr, Anfang der 70er Jahre in Suresnes, in Südfrankreich, wo die noch im Exil waren. Da haben sie schon Abstriche gemacht von ihrer früheren Haltung. Und so geht's immer weiter. Ja. Und das ist der Grund, warum die Wählerstimmen verlieren und zunehmend unwichtiger werden. Und jetzt in Spanien kommt ja noch eine Sache dazu. Auch die Sozialisten zusammen mit Podemos schon nach der ersten Wahl eine Regierung machen können, wenn sie hätten wollen, wenn sie sich bemüht hätten. Aber damals hat dieser Pedro Sanchez, der jetzige Vorsitzende, dann es vorgezogen, mit so einer neoliberalen, auch neuen Partei zu paktieren, worauf natürlich Podemos wieder nicht damit einverstanden war. Und so, also insofern muss man dem Pedro Sanchez schon vorwerfen, dass er, sagen wir, nicht gut gehandelt hat, nicht im Sinne der Partei. Aber wer ist die Partei? Das sind einmal die Militanten, die Parteimitglieder. Da hat er eine Unterstützung, der ist in direkter Wahl gewählt worden, der Generalsekretär, von den Parteimitgliedern. Aber wo er keine Unterstützung hat, ist der ganze Apparat, wo die ganzen alten Dinosaurier der Partei drin sitzen, allen voran Felipe González, dann die Landesfürsten, die Barone, und die sind also praktisch genauso konservativ wie die PP-Partei. Ja? Und die wollen auf keinen Fall, dass der jetzt doch noch versucht, eine Koalition mit Podemos, sabotieren das, allen voran wieder diese Susana Díaz in Andalusien und der Präsident von Extremadura und noch andere. Und das ist jetzt die Situation innerhalb dieser Partei, die sieht fast so aus, wie wenn die auseinanderbrechen würde. Ne? Also es ging so weit, dann gab es gestern eine Pressekonferenz vor dem Parteihaus. Ja, Demonstrationen auch von den Parteimitgliedern auf der Straße, die entweder die eine oder die andere Fraktion unterstützt haben. Und heute ist ein wichtiges Treffen in Madrid. Und das ging sogar so weit, dass die Polizei alarmiert haben, dass die präsent sind, wenn es da zu Prügeleien kommen sollte unter den Mitgliedern der Sozialistischen Partei. Also schon eine interessante Sache jetzt, aber so vom Gefühl her würde ich sagen, die Rechten innerhalb von dieser nicht-linken Partei, die werden am Ende das Sagen haben, so schätze ich das mal ein. Ich sehe es auch so. Ich denke mir auch, dass die Entwicklung sehr klar ist. Ich habe eine leichte andere Meinung zu dem Thema, wäre ein linkes Bündnis möglich gewesen? Es war möglich damals, nach der ersten Wahl. Da hatte die Linke einen leichten Vorteil und eine Mehrheit. Und da war es ausgerechnet Podemos und nicht Sanchez, die gesagt haben, nein, weil Sanchez musste natürlich seine Fühler in alle Richtungen strecken. Das ist einfach parlamentarische normale Arbeit. Das hat er gemacht, aber es ging darum, wer Präsident werden sollte und wer welche Posten bekommt. Und da haben die sich auseinanderdividiert und dann eben diese fatale Referendumsfrage zum katalanischen Separatismus. Und da hat die PSOE gesagt, nein, einen katalanischen Separatismus plus Referendum werden wir nicht in den Koalitionsvertrag aufnehmen. Sie haben aber angeboten, eine Art Vorvertrag über weitere Gespräche zu diesem Thema in den möglichen Koalitionsvertrag reinzuschreiben. Da hat Podemos gesagt, nein, weil Podemos kokettiert auch in alle Richtungen. Die kokettieren mit allen Linksrichtungen, die im Moment existieren. Und meiner Meinung nach war das ein großer Fehler von Podemos. Das hat man auch gesehen. Bei der nächsten Wahl sind, glaube ich, über 1 Million Wähler von Podemos überhaupt nicht mehr wählen gegangen und haben gesagt, mit diesen Affen wollen wir nichts mehr zu tun haben. Und das war ein großer Fehler der Linken insgesamt. Die haben die historische Situation, den historischen Glücksmoment vielleicht, die politische Schönheit dieses Momentes haben sie nicht erkannt und haben den einfach laufen lassen. Und jetzt sitzen die Rechten da, warten und lachen sich eigentlich scheckig. Die eilen von Wahl zu Wahl, haben mit ihrer Angstkampagne, dass Spanien zerfällt, sehr viele Stimmen bekommen. In Galicien absolute Mehrheit. Die Rechten sind überall auf dem Vormarsch wieder. Die Linken gehen nicht zur Wahl. Das ist das Ergebnis von einem Jahr fatalster, dümmster und verrücktester Politik hier in Spanien. Sektierertum und Klüngelei. Naja, gut, also in Bezug darauf, auf die letzten 12 Monate, weiß jetzt nicht, ob das noch was bringt, da lange sich drüber zu unterhalten, aber zu dem generellen Niedergang der Linken, also Sozialisten zähle ich sowieso nicht zu den Linken, Ich schon lange nicht mehr, aber es ist halt so ein Ding. Ne? Die Leute sagen immer noch die Linken und die Rechten. Und wenn sie von Linken sprechen, dann beziehen sie sich nicht nur auf Podemos oder Izquierda Unida, sondern beziehen die Sozialisten immer auch noch mit ein, was einfach nicht so ist. Ne? Also wenn es irgendwas Linkes noch geben sollte in der Sozialistischen Partei, wenn es tatsächlich noch Leute gibt, die noch wissen, was die alte PSOE dargestellt hat, dann sind die an der Base, also einfache Parteimitglieder. Aber je weiter nach oben kommst, umso schlimmer wird's. Und da sehe ich jetzt eine Parallele zu England zum Beispiel. Ja. England, die Labour Party ist ja auf dem gleichen Dampfer in den ganzen letzten Jahren gewesen. Und wo auch dieser Widerspruch da ist zwischen unten und oben innerhalb der Partei. Und auch, wie so ähnlich wie hier, Widerstand von den etablierten Parteibonzen, den Abgeordneten, dem Apparat, dem Bunker. Ja. Und jetzt aber die Militanten, also die Parteimitglieder von Labour, die haben jetzt einen Kandidaten, einen wirklich, muss man sagen, linken Kandidaten, das ist dieser Jeremy Corbyn, der natürlich angefeindet wird vom Apparat, aber die haben jetzt die Parteimitglieder ihn zum zweiten Mal innerhalb von 12 Monaten zum Vorsitzenden gewählt. Also dort ist insofern eine andere Situation. Ne? Also der Pedro Sanchez hier, der kommt diesem Corbyn ja nicht bis an die Schuhsohlen. Ne? Das kann man überhaupt nicht vergleichen. Ne? Und jedenfalls die letzten Prognosen für Labour sind schlecht, ja, also die sollen bis in 3-4 Jahren, sagen die, wenn die Tendenz so weitergeht, ungefähr die Hälfte von ihren Mitgliedern verlieren, ne? Von ihren Abgeordneten, pardon. Und jetzt ist aber das Paradox, dass die offenbar dort eine Idee haben, wie man rauskommt aus dem Schlamassel, ne? Sich eben wieder auf die alten Sachen zu besinnen, die man seit 150 Jahren verteidigt, ne? Und nicht mehr einfach so Mitläufer zu sein und Steigbügelhalter für die eine rechte Politik. Ne? Und dann haben die jetzt mit diesem neuen Vorsitzenden dort innerhalb von einem Jahr ihre Parteimitglieder verdoppelt auf mehr als 500.000. Und das mehr als alle anderen Parteien in England zusammen Mitglieder haben. Ne? Also das wäre vielleicht doch auch eine Lösung für die PSOE hier in Spanien, auf diese Art und Weise wieder rauszukommen aus dem Schlamassel. Ja, nur diese Partei gibt's schon, das ist Izquierda Unida, die sich auf die ganz alten Werte und die alten Kampftraditionen der Arbeiterklasse beruft und die auch in Politik umsetzt bzw. umsetzen will. Meiner Meinung nach sind die zerrieben und zerrissen. Sie haben sich dermaßen an die neoliberalen Herren angepasst und sind denen willfährige Instrumente geworden, in Deutschland sowieso. Erinnern wir uns an die Regierung Schröder-Fischer. Das Erste, was sie gemacht haben, als sie an der Regierung waren, 1998, einen Wirtschafts- und Finanzminister ins Amt geholt, der noch nicht mal Mitglied ihrer Partei war. Das war einfach ein Agent, ein Lobbyist der Banken. Die haben gesagt, wir lassen den ganzen Finanzkram direkt den Banken. Das ist sozialdemokratische Wirtschafts- und Finanzpolitik. Schröder hat die Hedgefonds ins Land geholt. Schröder hat die Agenda 2010 oder wie die hieß, Agenda 21 durchgesetzt, hat Hartz IV, hat praktisch Sozialhilfe und Arbeitslosenhilfe zusammengeworfen in einen Topf. Das war eine unverschämte Frechheit. Und diese Art von Politik, die muss einfach bestraft werden. So dumm sind die Leute nicht. Die wählen dieses sozialdemokratische falsche Gesindel nicht mehr, das ihnen praktisch die Luft zum Atmen und das Brot zum Leben nimmt. Hier in Spanien ist es nun so, dass wir abwarten müssen. Leider schwant mir nichts Gutes. Bei den nächsten Wahlen werden noch weniger Linke an die Wahlurnen strömen und die Rechten werden, wenn wir Pech haben, wieder eine absolute Mehrheit haben und können weiter in Saus und Braus sich aus der Staatskasse bedienen und ihre Klientel und ihren Lobbyismus weiterpflegen. Hoffentlich wird das nicht passieren, aber es ist zu befürchten. Meine Damen und Herren, es ist Samstag, der 1. Oktober 2016. Ein mittlerweile doch ein bisschen hellerer Tag. Leicht diesig noch der Himmel. Die Uhr rückt auf 11 zu, beziehungsweise der Uhrzeiger. Und ich würde sagen, es ist Zeit für ein Lied oder wolltest du noch eine Bemerkung machen? Naja, zu dieser etwas tristen Perspektive, die du gerade angesprochen hast, dass wenn es zu einer dritten Wahl kommt, dass dann die Rechten wieder gewinnen und noch mehr gewinnen als bei der zweiten Wahl, das ist durchaus möglich, ja. Und jetzt könnte man so als naiver Betrachter sagen, ja, jetzt aber kommen doch die ganzen Skandale, werden doch jetzt verhandelt vor Gericht, die in den letzten Jahren aufgetaucht sind. Und also jeden Tag ist die Presse voll und die Nachrichten über alle möglichen Prozesse, wo Parteimitglieder von dieser PP mit verwickelt sind, also Geldwäscherei, illegale Parteienfinanzierung, Bestechung. Und Bárcenas, dieser Fall Gürtel da, ne, wird jetzt auch verhandelt. Dann die Katastrophe da mit Bankia, mit Caja Madrid, mit den Black Cards, ja, wo die also der ganzen Direktion und unheimlich vielen hochgestochenen Leuten Black Cards gegeben haben. Das waren einfach Kreditkarten, die nach oben nicht limitiert waren, beziehungsweise der Bankchef selber hat das willkürlich festgesetzt. Zuerst haben sie gesagt, ja, das ist für Gastos de Representación, wenn die sich mit Geschäftsfreunden treffen und verhandeln müssen, haben sie die und die Ausgaben. Aber die Realität war, dass die mit diesen Black Cards gemacht haben, was sie wollten. Reisen gebucht in tropische Länder, in den edelsten Restaurants Kaffee gegangen, in teure Puffs gegangen. Bargeld abgeholt am Geldautomaten und so sind sie damit umgegangen und am Anfang, wo es dann aufkam, der Skandal, haben sie gesagt, das wär für diese Gastos gewesen und jetzt hat der Bankchef gestern ausgesagt, der Blesa, dass das nicht so war, dass das kein Komplement war zum normalen Gehalt. Das war ein Gehaltsbestandteil. Das haben sie dann aber so gelöst, das Problem, weil die spanische Zentralbank ihnen verboten hatte, die Entlohnung für die Manager zu erhöhen. Dann haben sie das Problem einfach so gelöst, ihnen diese Cards gegeben. Das wird jetzt verhandelt. Skandal und noch ein Skandal und noch ein Skandal. Aber zum Glück für die PP wird jetzt das alles übertüncht durch die Probleme in der anderen Partei, bei den Sozialisten. Also das kommt ihm gerade zu Pass. Ballade von der Höllenlilli. Wenn ich in der Hölle brenne, wer sich davon was verspricht, ob nur eine besoffene Henne mehr verbrannt wird oder nicht, ob nur eine besoffene Henne mehr verbrannt wird oder nicht, wenn ich in der Hölle brenne, wer sich davon was verspricht, kurz und schlicht. Schließlich ist das doch erst morgen, morgen, das sind keine Sorgen, morgen interessiert mich nicht und mit morgen könnt ihr mich Ein Rat für morgen ist kein Rat. Jeder bereut morgen, was er heute tat. Jeder verreckt daran, früh oder spät. Doch um wen ist es schon schad? Und mit morgen könnt ihr mich. Aber solltet ihr jetzt meinen, dass ihr für mich zu viel tut, könnt es vielleicht nur so scheinen und mir geht es gar nicht gut. Könnt es vielleicht nur so scheinen und mir geht es gar nicht gut. Aber solltet ihr jetzt meinen, dass ihr für mich zu viel tut, kurz und schlicht, macht euch da nur keine Sorgen. Glaubt nur, ihr besorgt mir's morgen. Doch das interessiert mich nicht. Und mit morgen könnt ihr mich. Ein Rat für morgen ist kein Rat. Jeder bereut morgen, was er heute tat. Jeder verreckt daran, früh oder spät. Doch um wen ist es schon schad? Und mit morgen könnt ihr mich. Wenn ich meine Speise nenne vor dem ewigen Gericht, fragt sie's, ob ich dann noch brenne, vielleicht brenne ich auch nicht. Fragt sie's, ob ich dann noch brenne, vielleicht brenne ich auch nicht. Wenn ich meine Speise nenne vor dem ewigen Gericht, kurz und schlicht, wie gesagt, das ist das Morgen. Morgen, das sind keine Sorgen. Morgen interessiert mich nicht. Und mit morgen könnt ihr mich. Ein Rat für morgen ist kein Rat. Jeder bereut morgen, was er heute tat. Jeder verreckt daran, früh oder spät. Doch um wen ist es schon schad? Und mit morgen könnt ihr mich. Això és Niemandsland. Un programa en alemany. Ràdio Contrabanda, al 91.4, freqüència modulada. Es ist Samstag, der 1. Oktober 2016. Hier beginnen die Katastrophen und von uns sehr subjektiv kommentierten Nachrichten und Meldungen. Knüpfen wir da an, wo wir vor dem tollen Lied von Gisela May aufgehört haben, knüpfen wir an beim Thema Korruption in Spanien, Prozessauftakt gegen Ex-IWF-Chef Rato. Der hat nämlich mittlerweile seinen Kredit verspielt. Ein korruptes System, in dem sich Manager Kreditkarten in unbegrenzter Höhe ausstellten. Es ist wie in dem Märchen, Tischlein deck dich, Goldesel streck dich. Das haben wir als Kinder gehört und haben uns gedacht, boah, man hat ein Tischlein, da sagt man einfach nur Tischlein deck dich und schon stehen da die süßesten und tollsten Speisen, wann immer man will. Und wenn man den Esel am Schwanz zieht, dann kackt der goldene Dukaten. Sowas haben die Banker sich ausgedacht mit ihren Black Cards. In Spanien hat also der Prozess gegen den ehemaligen Direktor des Internationalen Währungsfonds IWF, Rodrigo Rato, wegen Veruntreuung von Geldern während seiner Zeit als Chef zweier Banken begonnen. Rato, der auch spanischer Wirtschaftsminister war, und 64 Mitangeklagte ehemaligen Bankmanagern wird vorgeworfen, ein Korruptionssystem für private Zwecke genutzt zu haben. Dabei geht es um Kreditkarten, die den einstigen Führungskräften Ausgaben in unbegrenzter Höhe und ohne jede Kontrolle ermöglichten. Der 67-jährige Rato betrat wortlos das außerhalb Madrids gelegene Gericht. Vor dem Gebäude hatte sich ein gutes Dutzend Demonstranten versammelt, die den Ex-IWF-Chef und die anderen Angeklagten als Räuber und Betrüger beschimpften. Sie warfen ihnen vor, tausende Sparer und Kleinanleger ruiniert zu haben. Rato war zwischen 1996 und 2004 Wirtschaftsminister der Regierung von José María Aznar und von 2004 bis 2007 Chef des IWF. Von 2010 bis 2012 leitete er die Caja Madrid und dann das Geldinstitut Bankia, das aus der Fusion der Caja Madrid mit 6 weiteren Banken hervorging. 2011 ging die Bankia an die Börse. Weniger als ein Jahr später war sie derart in finanzieller Schieflage, dass der Staat sie mit 20 Milliarden Euro vor der Pleite rettete. Ja, das Geld war weg. Nachdem im Januar 2015 der Skandal um die schwarzen Kreditkarten bekannt geworden war, wurde Ratto aus der regierenden konservativen Volkspartei ausgeschlossen. Da hat man sich dann schnell seiner entledigt. Insgesamt geht es bei den Vorwürfen gegen die 65 Angeklagten um die sogenannten Black Cards um etwa 12 Millionen Euro. Eine läppische Summe, wenn man die anderen Diebstähle, die sie begangen haben, völlig legale Räubereien und Diebstähle in Rechnung stellt. Diese 12 Millionen Euro, die zwischen 2003 und 2012 veruntreut worden sein sollen. Medienberichten zufolge wurden damit unter anderem Safaris in Afrika bezahlt und Schmuckstücke gekauft und all das, was Werner vorhin auch so genüsslich aufgezählt hat. Ratto bestreitet natürlich die Vorwürfe. Die Staatsanwaltschaft fordert eine 4,5-jährige Haftstrafe. Falls er schuldig gesprochen wird, droht ihm zudem eine Geldstrafe in Millionenhöhe. Diese Typen haben natürlich die besten Anwälte um sich versammelt und kreuzen da mit über 40 Anwälten an. Die versuchen natürlich mit allerlei Verfahrenstricks und Prozesstricksereien den Prozess hinzuziehen, aber eine mutige Richterin hat Folgendes gemacht und da kann man nur den Hut ziehen. Sie hat gesagt, für jede Verhandlung, bei jedem einzelnen Verhör eines jeden einzelnen dieser Angeklagten müssen alle im Saal bleiben. Das heißt, dadurch ist der Verfahrenstrick, den ganzen Prozess bis ins Unendliche, bis ins Jahr 2030 zu verschleppen, ist damit geplatzt, weil diese Typen haben natürlich keine Lust, alle 65 Stunden lang im Saal zu sitzen, während draußen ihre Limousinen wartet und das geklaute Geld mit ihren Luxusgütern wartet, damit sie das verbraten können. Deshalb hat die Richterin diesem Prozessverschleppungstaktikverfahren der 40 Anwälte einen Riegel vorgeschoben. Das applaudieren wir hier. Ja, ja. Aber wirklich, wenn man sich diese Bilder sieht in der Presse oder im Fernsehen aus dem Gerichtssaal, wo die also alle da sitzen, Bänke voll mit jüngeren bis zu sehr älteren Herren, alle super korrekt gekleidet. Also dann siehst du richtig diese Mafia vor dir, die eben uns hier regiert, die reale Macht hat, sagen wir mal. Ja? Also der Bläser, der Bankpräsident, der Rato, der frühere IWF-Chef und Wirtschaftsminister, der unser Freund Diaz Ferran war auch da, der Vorsitzende da vom Arbeitgeberverband, der jetzt im Knast sitzt, und also lauter solche Leute, La Camorra, die hier das Land beherrschen. Man könnte wirklich schon von einer kriminellen Vereinigung sprechen, unter normalen Verhältnissen wären diese Leute schon lange im Knast, aber sie laufen frei rum und brüsten sich noch damit, dass das alles rechtens war. Einer hat sogar gesagt, das hat doch über 20 Jahre lang funktioniert, warum kommen die jetzt mit so etwas an und klagen uns an? Bleiben wir noch einmal beim Thema Spanien. Die Volkspartei PP gewinnt die Regionalwahl. Die postfrankistische Volkspartei PP von Ministerpräsident Mariano Rajoy hat am Sonntag die spanischen Regionalwahlen in Galicien gewonnen. In der Heimatregion des Regierungschefs behielt die PP dabei zugleich die absolute Mehrheit. Im Baskenland siegte die nationalkonservative Nationalistenpartei PNV. Die absolute Mehrheit verpasste sie allerdings. Sie muss sich nun einen Koalitionspartner suchen. Die oppositionellen Sozialdemokraten verloren dagegen bei beiden Wahlen ungefähr fast die Hälfte ihrer Stimmen. Davon konnten vor allem Parteien links von der Sozialdemokratie profitieren. Kommen wir zum Thema Deutschland, Rechtsextremismus. Die Polizei registriert im Vergleich zum Vorjahr dramatischen Anstieg fremdenfeindlicher Gewalt in Deutschland. Rechtsextremisten und Rassisten werden immer häufiger gewalttätig. Von Januar bis Mitte September registrierte die Polizei bereits 507 Fälle fremdenfeindlicher Gewalt. Damit hat sich die Zahl gegenüber dem Vorjahr nahezu verdoppelt. Die Zahl aller politisch motivierten Straftaten gegen Asylbewerber und Flüchtlinge betrug in diesem Zeitraum mehr als 1.800. Das geht aus einer Antwort des Bundesinnenministeriums an die Grünen im Bundestag hervor. Demnach legten Neonazis und Asylgegner in diesem Jahr schon 78 Mal Feuer, 7 Tötungsdelikte wurden gezählt. Im rechtsextremen Spektrum habe vor dem Hintergrund der Flüchtlingsdebatte die Widerstandsrhetorik zugenommen, das schreibt das Ministerium. Das gelte besonders für die identitäre Bewegung Deutschland, die zuletzt mit spektakulären Aktionen gegen Migrantengewalt auf sich aufmerksam machte. Sie wird seit kurzem vom Bundesamt für Verfassungsschutz beobachtet. Hier spricht die katholische Kirche. Ehemalige Mitglieder der NPD oder neonazistische Kameradschaften hätten sich den Identitären angeschlossen. Trotz der massiven Zunahme rechter Gewalt stufen die Behörden nur 20 Rechtsextremisten als sogenannte Gefährder ein. Zum Vergleich, bundesweit sind 520 islamistische Gefährder registriert. Das sei nicht verständlich, sagt Grünen-Innenpolitikerin Irene Mihalic. Da klafft im rechten Bereich ein gewaltiges Loch zwischen der Anschlagswirklichkeit und der Zahl derer, die man real im Fokus hat. Ja, zu dieser Geschichte mit dem Ansteigen der rechten Gewalt. In Deutschland hast du ja schon ein paar konkrete Beispiele genannt. Da kommt es dann auch vor, dass mitten auf der Straße irgendeine schwangere Frau in den Bauch getreten wird, nur weil sie ein Kopftuch trägt. Das war hier in Barcelona. Ja, aber in Deutschland kurz davor oder kurz danach auch. Vielleicht war sie nicht schwanger, sind eben deshalb und hatte kein Kopftuch, zusammen. Nie hab. Zusammengeschlagen worden. Aber zu unserem Pech befinden wir uns ja in guter Gesellschaft. Ne? Also ich würde da übrigens auch noch dazu zählen, die Bayern-Fans da beim letzten Spiel in Madrid gegen Atletico, die dann besoffen irgendwelche Frauen anschreien, die betteln, hau ab, du Fotze und so. Das gehört alles dazu. Ne? Und warum sage ich, wir befinden uns in guter Gesellschaft oder schlechter Gesellschaft in diesem Fall? Wo du hinguckst, ist es das Gleiche. Ne? Also in Madrid bekommt der Vorsitzende von SOS Rassismus Todesdrohung, dann in England jetzt auch, besonders nach dem Brexit ist es wieder angestiegen, diese Aggression gegen Ausländer, nur sind es dort hauptsächlich Leute aus Osteuropa, die betroffen sind. Also jetzt wurde gerade in London, kommt einer aus einem Fastfood-Restaurant raus, mit Freunden und dann wird er brutal zusammengeschlagen, also zuerst gejagt auf der Straße, mit Metallketten auf ihn eingeschlagen und jetzt ist er tot. Ne? Kurz vorher das Gleiche in Essex, auch einer zusammengeschlagen worden auf der Straße, diesmal war es ein Pole. Ja, in Ungarn passieren diese Sachen natürlich auch. Das war, da bauen sie Mauern jetzt, ne, wie in anderen Ländern auch. Also einmal physische und aber auch juristische Mauern. Der Orban, dieser rechtsradikale Präsident, hat für morgen ein Referendum angekündigt, wo dann so demagogisch gefragt wird, möchten Sie, dass die Europäische Union uns zwingen kann, nicht ungarische Immigranten aufzunehmen? Und ich bin sicher, da wird er eine Mehrheit kriegen. Also die Frage ist, ob das dann bindend ist oder nicht, das Referendum, das nur, wenn mindestens 50% der Bevölkerung da teilnehmen. Überall das Gleiche. Der Freistaat Bayern beansprucht. Thema Syrienkrieg. SPD-Parteichef Sigmar Gabriel macht jetzt schwer auf links und ruft zu Demonstrationen vor den Botschaften Russlands und der USA in Berlin auf. In der Sitzung der SPD-Bundestagsfraktion am vergangenen Dienstag empörte sich der SPD-Chef über den jüngsten Luftangriff auf einen UNO-Hilfskonvoi in Syrien. Dabei waren vermutlich 21 Menschen ums Leben gekommen und zahlreiche Hilfsgüter zerstört worden. Gabriel, ich habe ja Verständnis für Demonstrationen gegen CETA, aber wo ist der Aufschrei der Weltöffentlichkeit gegen den Krieg in Syrien? Wo ist der Aufstand? Er wolle Generalsekretärin Katharina Barley bitten, ob nicht die SPD-Parteizentrale bei der Organisation von Friedensdemonstrationen vor den beiden Botschaften unterstützend tätig werden könne. Vielleicht können wir uns ja initiieren, so Gabriel. Und wir sagen hier an Herrn Minister Gabriel, vielleicht können wir uns ja von den Waffenfabrikanten trennen, den Lobbyisten, die die Bundesregierung so schön dazu breitgetreten haben, an diese faschistoiden Regime wie Saudi-Arabien immer neue und immer mehr Waffen zu liefern. Dann braucht man vielleicht diese Demonstrationen gar nicht mehr, Herr Gabriel. Nun gut. Kommen wir zum Thema Migration. Abgeordneter als Fluchthelfer. Eine kuriose Situation ist entstanden. Die Staatsanwaltschaft Fulda prüft, ob sich der Bundestagsabgeordnete Dieter Dehm strafbar gemacht hat. Der linken Politiker hatte Ende August einen afrikanischen Flüchtling an den Grenzkontrollen vorbei im Auto von Italien nach Deutschland geschmuggelt bzw. gebracht. Auf seiner Internetseite postete er ein Foto, auf dem sich der Migrant im Kofferraum versteckt. Ich bin mit mir im Reinen, sagt Dehm. Die Staatsanwaltschaft Fulda ist aber nicht derselben Meinung und hat sich nun für zuständig erklärt, weil der linken Politiker in Osthessen wohnt. Wir haben aufgrund der Presseberichte die entsprechenden Schritte eingeleitet, sagt ein Behördensprecher. Vor Aufnahme förmlicher Ermittlungen müsste der Bundestag Dehms Immunität aufheben. Dehm wollte sich auf Nachfrage nicht weiter zu der Sache äußern. Es geht um Menschenschmuggel und wir wissen leider, die Grenze zwischen freundlicher xenophiler Hilfsbereitschaft und Menschenschmuggel ist natürlich sehr eng, besonders wenn es um Jugendliche oder Kinder geht. Da ist natürlich allerlei Gesindel auch mit im Geschäft. Und wir wissen auch, dass der Menschenschmuggel mittlerweile ein Milliardengeschäft ist. Dieser Mann hat es wahrscheinlich gut gemeint, aber ein Delikt ist ein Delikt, oder? Also ich freue mich über solche Nachrichten, weil der wollte sich bestimmt nicht bereichern an dieser Aktion. Ich freue mich einfach deshalb, weil es offenbar doch noch Leute gibt in Deutschland, die Zivilcourage haben. Ne? Unseren Eltern und Großeltern hat man vorgeworfen, sie hätten keine Zivilcourage gehabt, um gegen die Nazis vorzugehen. Und jetzt, heute hat, zeigt mal einer Zivilcourage, jetzt ist auch wieder nicht recht. Ja, mit dem leichten kleinen Unterschied, dass unter den Nazis so ein Verhalten direkt im KZ bzw. in der Folterkammer geendet hätte. Diesen Unterschied sollte man natürlich auch nicht vergessen. Dasselbe Problem haben zwei Feuerwehrleute aus Sevilla, die ebenfalls vor der griechischen Küste Flüchtlinge aus dem Wasser geholt haben. Die werden nun von der griechischen Justiz des Menschenschmuggels bezichtigt. Dieser Vorfall bzw. dieser Vorwurf ist noch lächerlicher als der Angriff gegen Herrn Dehm. Weil diese Leute sind Feuerwehrleute, die sind runtergefahren mit einem Boot, haben da patrouilliert und haben wirklich den Menschen geholfen. Wer sich in Seenot befindet, hat das Recht, dass das nächste Schiff, das in der Nähe ist, ihn aus dem Wasser fischt. Das ist legal, das ist anerkanntes Recht. Nun versucht die griechische Regierung, den zwei Feuerwehrleuten aus Sevilla daraus einen Strick zu drehen. Sie stehen wegen Menschenschmuggels unter Anklage. Europa. Willkommen im modernen Europa 2016. Thema Rente. Die sollen länger arbeiten. Das Arbeiterpack soll länger arbeiten. Das ist zumindest die Meinung der Banken und der Rechten. Und auch der Managerkreis der SPD-nahen Friedrich-Ebert-Stiftung fordert eine schrittweise Erhöhung des Rentenalters. Angesichts der demografischen Entwicklung müsse die gesetzliche Regelaltersgrenze zumindest für die Geburtsjahrgänge ab 1970 an die Lebenserwartung gekoppelt werden, heißt es in einem Papier zur Reform der Alterssicherung. So könne die Frage des Renteneintrittsalters aus kurzfristig orientierten Diskussionen in Wahlkampfzeiten herausgelöst werden, so heißt es offiziell. Das Papier, das der ehemalige Finanzstaatssekretär Volker Halsch, so heißt der Mann, verfasst hat, kann auch als Mahnung an die SPD gelesen werden. Eine allgemeine Erhöhung des Rentenniveaus, wie sie Gewerkschaften und viele Sozialdemokraten fordern, sei nicht geeignet, Altersarmut zu verhindern. Warum? Er sagt das nicht. Aber er sagt, das sei nicht geeignet. Man gibt den Leuten mehr Geld und dadurch würden sie aber trotzdem nicht reicher. Weitere Leistungsversprechen würden in spätestens 15 Jahren deutlich spürbare Einschnitte erzwingen. Das sagt er einfach. Zu dem Managerkreis gehören, Achtung, Wirtschaftsvertreter wie Bahnpersonalvorstand Ulrich Weber, Volkswagen-Vorstand Karl-Heinz Blessing, ThyssenKrupp-Vorstand Oliver Burkhardt und die Berliner GASAG-Chefin Vera Gäde-Butzlaff. Illustre Persönlichkeiten also, die selber Millionengehälter beziehen, aber den armen Alten vorschreiben, sie sollen weniger Rente kriegen und sollen auch noch länger arbeiten. Dann sterben sie auch früher. Ja, ja, also die offizielle Version ist ja immer, jetzt ob solche Industrie- und Finanzfürsten reden oder Politiker, die Leute werden immer älter, die Rentenkasse kann das nicht mehr leisten in ein paar Jahren. Ne? Und hier in Spanien, da sieht man ja, wie man dagegen vorgehen kann. Also jedes Jahr Rentenerhöhung von 0,25% und dann eben die Lebensarbeitszeit hochzusetzen. 65, 67, 70, 72, alle diese Zahlen waren schon im Spiel, sowohl hier in Spanien wie auch in Deutschland. Aber was auch dahinter stecken könnte, hinter dieser Haltung, ist was ganz anderes. Und da, also gestern kommt die Nachricht, dass zum Beispiel die Kurse der Deutschen Bank total abgestürzt sind. Am Morgen, gestern Vormittag, waren sie unter 10%. Und wieso fallen die von deutlich mehr als 10% so schnell innerhalb von ein paar Stunden? Also der Kurs war dann 9,90 €. Und es gab Berichte von Bloomberg und von Wall Street Journal, dass sich 10 Hedgefonds aus den Geschäften mit der Deutschen Bank zurückgezogen haben. Gut, und pikant daran heißt es hier die Geschichte, dass einer von diesen Hedgefonds, nämlich AQR Capital, dass die also vorgestern Leerverkäufe gemacht haben, also spekuliert haben darauf, dass die Kurse der Deutschen Bank weiter absinken. Also die haben daran verdient, ja. Und da liegt ja der Schluss nicht fern, dass man bewusst diese Gerüchte in die Welt setzt, um dann, wenn die Kurse fallen, wieder kaufen zu können. Dann aber gibt's ein paar Stunden später neue Gerüchte und sofort steigt der Kurs wieder um über 10% an. Und es gibt Verhandlungen zwischen der Deutschen Bank und der US-Regierung über eine Strafe, die die Deutsche Bank zahlen muss, wegen dubiosen Geschäften und Steuerhinterziehung und so weiter. Und was ursprünglich verlangt wurde, waren 14 Milliarden Dollar, sollte die Deutsche Bank an den US-Staat zahlen. Und dann gab es aber Gerüchte, dass vielleicht in Zukunft weniger Strafe zahlen müssen, sondern nur noch 5,4 Milliarden Dollar. Ja. Gut, das ist die eine Geschichte und dann geht also sofort der Kurs wieder rauf. Aber, also es geht jetzt so ungefähr um 10 Euro je Akte rauf oder runter, aber vor noch nicht mal 10 Jahren, also 2007, 2008, da waren die Aktien von der Deutschen Bank auf 100, auf über 100 Euro. Ja. Und jetzt gibt's also Gerüchte, der IWF, Bono, das ist kein Gerücht, IWF hat schon, der Internationale Währungsfonds, im Sommer ein Ranking aufgestellt über die 10 Banken, die also Schwierigkeiten haben und so weiter, also Risiko, als Risiko eingestuft. Und da war die Deutsche Bank ganz oben. Ja. Und jetzt stellt ihr das vor, also die Deutsche Bank ist eine Risikobank. Ja. Und natürlich drängt sich jetzt die Frage auf, müssen schon wieder die Banken gerettet werden? Ne? Wie in Deutschland und in Spanien kennen wir das ja. Ne? Also da wurden Zehntausende Milliarden, Millionen von Euro reingesteckt. Hier im Zusammenhang mit Bankia, was wir vorher angesprochen haben, die Hälfte von den 40 Milliarden, die sie reingesteckt haben, waren nur für Bankia. Und jetzt, wenn das wieder stattfinden sollte, wenn man wieder die Banken oder jetzt in diesem Fall die Deutsche Bank, die anderen werden sofort mit drin, dann das kann sich die Merkel nicht leisten. Also das wäre, das, sie hat ja gesagt, sowas, das werden wir nie mehr machen, die Banken retten. Und wenn sie also jetzt gezwungen wäre, das doch wieder zu tun, dann könnte man sie endgültig vergessen, vermutlich. Ne? Und also als letzten Punkt noch, auch sehr interessant, es war ja in Deutschland zusammen mit Frankreich, die überhaupt erst als erste den Stabilitäts- und den Wachstumspakt gebrochen haben damals. Ne? Und so ähnlich ist es jetzt mit der sogenannten Bankenunion auch. Ne? Nach den Regeln müssten da jetzt, wenn eine Bank in Schwierigkeiten ist, zuerst die Gläubiger herangezogen werden mit bis zu 8% von ihren Einlagen. Ne? Und erst danach die Steuerzahler. Das ist die Theorie. Ja. Jetzt ist nur, das Problem ist, wer sind die Gläubiger, die dann von der Bank ihr Geld nicht wiederkriegen? Das weiß man überhaupt nicht. Das ist überhaupt nicht so genau bekannt, wer das ist. Und unter anderem, das sind dann nicht nur so bekannte Spekulanten und Hedgefonds, sondern da sind auch die Renten- und die Pensionsfonds mit drin. Ja? Die würden dann auch das Geld verlieren. Also das muss man sich gut überlegen mit der Bankenrettung, ja oder nein. Auch hier wird wahrscheinlich das Motto lauten, too big to fail, zu groß, um das den Bach runtergehen zu lassen. Guten Abend, hier ist die Tagesschau in 100 Sekunden. Feiern zum Tag der Deutschen Einheit haben begonnen. In der sächsischen Landeshauptstadt Dresden werden bis zum Montag, dem eigentlichen Feiertag, hunderttausende Besucher erwartet. Die Sicherheitsvorkehrungen wurden nach zwei Sprengstoffanschlägen am Montag verschärft. Ministerpräsident Tillich sagte, die Stadt wolle sich offen und gastfreundlich präsentieren. Bundesregierung schafft laut Funke Mediengruppe 34.000 Jobs in Krisenregionen um Syrien. Bis Jahresende sollen es 50.000 Arbeitsplätze in der Türkei, im Libanon, Irak und in Jordanien sein. Das Entwicklungsministerium bezahlt Gehälter für Flüchtlinge und Einheimische, die Unterkünfte bauen oder Straßen reparieren. Ziel ist es, Fluchtursachen zu bekämpfen. Erneut Angriff auf Krankenhaus im syrischen Aleppo. In der größten Klinik im von Rebellen kontrollierten Ostteil der Stadt schlugen nach Angaben von Medizinern mindestens 2 Fassbomben ein. Offenbar wurde ein Mensch getötet. Das Bombardement wurde international verurteilt. Yuan wird 5. Weltwährung. Das chinesische Zahlungsmittel gehört nun zum sogenannten Währungskorb, eine künstliche Währung unter anderem für Finanzhilfen. Die Volksrepublik China gewinnt damit im internationalen Wettbewerb an Bedeutung. Die weiteren Weltwährungen sind Euro, US-Dollar, britisches Pfund und japanischer Yen. 6. Spieltag der Fußball-Bundesliga. In den Samstagspartien spielten München-Köln 1:1, Berlin-Hamburg 2:0, Ingolstadt-Hoffenheim 1:2, Darmstadt-Bremen 2:2, Freiburg gegen Frankfurt 1:0 und am Abend spielt noch Leverkusen gegen Dortmund. Das Wetter morgen im Südosten und Süden regnerisch, im Nordwesten bei Sonne und teilweise dichten Wolken, Schauer und Gewitter. Dazwischen recht freundlich und oft trocken, 10 bis 19 Grad. Niemandsland bei Kontrabanda FM 91.4. Ich sage ganz einfach, Deutschland ist ein starkes Land. Und das Motiv, in dem wir an diese Dinge herangehen, muss sein, wir haben so vieles geschafft, wir schaffen das. Wir schaffen das und wo uns etwas im Wege steht, muss es überwinden. Ja, wir schaffen das, wir schaffen das. Ein Kommentar aus dem Spiegel von Herrn René Pfister. Es geht um das Thema Verbeugung. Die Kanzlerin hat den zentralen Satz ihrer Ära entsorgt. Versöhnt sie das mit den Bürgern? Wir schaffen das, wir schaffen das. Auf Merkels Grabstein soll nicht wir schaffen das stehen. So viel ist nun klar. Sie hat den Rat in den Wind geschlagen, die Bundestagswahl 2017 zu einem Plebiszit über ihre Flüchtlingspolitik zu machen. Das war klug. Denn wie immer man zu ihren Entscheidungen aus dem Flüchtlingssommer 2015 steht, eine Politik zu verteidigen, die 82% der Deutschen so nicht wollen, kann nur zu einer Mecklenburgisierung des Bundestags führen. Merkel hat sich zwar nicht von ihren Grundsätzen distanziert, wohl aber von der Rhetorik, mit der sie ihre Politik überwölbte. Wenn die CSU nicht vollkommen verblendet ist, dann muss sie jene Verneigung erkennen, die sie immer verlangt hat. Merkel werde niemals einen Fehler eingestehen, das sagte Horst Seehofer im vergangenen Winter. Merkel hat nun mehr als nur das getan. Sie hat den Satz beiseite geräumt, auf dem ihre historische Leistung ruhen sollte. Darin besteht die Zäsur des vergangenen Montags. In den Sommertagen des Jahres 2015 fand Merkel ihr großes Thema. Sie rang sich zu einer Geste der Humanität durch, die frei war von politischer Berechnung und taktischem Kalkül. Es war ein Augenblick der politischen Schönheit. Dann aber gelang es ihr nicht, die Großzügigkeit des Moments in geordnete Politik zu übersetzen. Es stellte sich jener Kontrollverlust ein, den Merkel so lange geleugnet hatte und den sie nun ein Jahr später selbst einräumte. Und das Motiv, in dem wir an diese Dinge herangehen, muss sein, wir haben so vieles geschafft, wir schaffen das. Wir schaffen das und wo uns etwas im Wege steht, muss es überwunden werden, muss daran gearbeitet werden. Der Bund wird alles in seiner Macht Stehende zu. Im Spiegel steht unter der Rubrik »Früher war alles schlechter« ein interessanter Kommentar zum Thema Homosexualität. Zwei Welten. Ein Mann, der mit einem anderen Mann Unzucht treibt, wird mit Gefängnis bestraft. Etwa 50.000 wurden in Westdeutschland zwischen 1949 und 1969 nach dem Paragraphen 175 verurteilt, den die Nazis verschärft hatten und den die Bundesrepublik unverändert übernahm. Ganz abgeschafft wurde Paragraph 175 erst 1994. Schwul zu sein war bis vor kurzem im größten Teil der Welt ein Martyrium. Begleitet von Diskriminierungen aller Art, von der Angst vor Entdeckung, vom Zwang zur Selbstverleugnung, von Gewalt. Den Wandel in der Einstellung zur gleichgeschlechtlichen Orientierung, den die letzten Jahrzehnte brachten, darf man als moralische Revolution bezeichnen. Wie dramatisch die Entwicklung war, wird deutlich, wenn man wie oben zwei Weltkarten nebeneinander hält, die zeigen, in welchen Ländern laut UNO Homosexuelle 2015 und vor 50 Jahren als Verbrecher galten. Es sind wahrhaftig zwei Welten. 1965 stand Deutschland mit seiner rückständigen Gesetzgebung in Europa schon ziemlich allein da. Während in den USA mit Illinois der erste Bundesstaat die Sodomie entkriminalisiert hatte. Heute sind gleichgeschlechtliche Sexualakte in 121 Ländern legal. Noch immer aber gibt es grauenhafte Missstände und die reine Gesetzeslage gibt ein unvollständiges Bild der Homophobie. In Russland ist gleichgeschlechtliche Liebe unter Erwachsenen zwar nicht strafbar, trotzdem ist es ein feindlicher Ort für Schwule. Noch gibt es 74 Staaten, die Homosexualität kriminalisieren, vor allem in Afrika, Südasien und im arabischen Raum. In 13 Ländern droht Schwulen sogar die Todesstrafe, darunter Iran, Saudi-Arabien und Sudan. Vorübergehend nicht besetzt. Für dringende Fälle steht Ihnen unser automatischer Sündenspeicher zur Verfügung. Die letzte Meldung im heutigen Katastrophenblock kommt aus den USA und es ist eine gute Meldung. Es geht um eine amerikanische Rentnerin, die eine Drohne vom Himmel schoss. Jawohl. Anfang Juli, als Jennifer Youngman vom Gottesdienst zurückkam, beschloss sie, das gute Wetter zu nutzen, um auf der Veranda ihre beiden Schrotflinten zu pflegen. Normalerweise dauert das mehrere Stunden, da Young Man die Aufgabe ernst nimmt und während der Arbeit ein paar Freundinnen anruft, um von ihren Fortschritten zu berichten. Doch an diesem Tag sollte ihr etwas dazwischen kommen. Ein großes, schwarzes, summendes Objekt, das sich, wie sie es ausdrückte, unerlaubt in meinem Luftraum aufhielt. Das Ganze kam mit einem schwarzen großen Geländewagen. Der tauchte auf und aus dem stiegen zwei auffällig schick gekleidete Männer. Die beiden Männer holten aus dem Kofferraum mehrere Kisten, bauten einen Campingtisch am Straßenrand auf und ließen schließlich eine schwarze brummende Drohne starten. Es war eine Drohne auf Bilderjagd. Eine beliebte Technik bei professionellen Spannern, denn in der Nachbarschaft von Frau Youngman wohnen Hollywood-Stars. Youngmans Sicht auf die Dinge lässt sich ganz gut auf den Moment verdichten, als sie mal einen 200 Pfund schweren Schwarzbären traf, ihm Hey zurief und rückstehen blieb, bis der Bär verschwand. Man kann verstehen, dass in der Welt von Jennifer B. Youngman Drohnen keine Existenzberechtigung haben. Sie sind vielen Menschen unheimlich, weil sie anonym über uns kreisen, beobachten, aufzeichnen, kontrollieren, ohne selbst verwundbar zu sein. Drohnen gelten, anders als Schwarzbären, als Werkzeuge der Überwachung. Sie haben dort oben in der Luft die Macht, während wir unten am Boden machtlos sind. Youngman fühlte sich aber nicht machtlos. Stattdessen dachte sie, diese Sons of a Bitch, diese Hurensöhne, griff in ihre Munitionstasche, schob zwei Patronen in den Lauf, entsicherte ihre Waffe und wartete. Nach ein paar Minuten kam die Drohne wieder nahe genug über ihr Grundstück geflogen, wo sie ein paar grasende Rinder irritierte. Dann schoss Frau Youngman. Sie machte am Telefon das Bzzz der Drohne nach und bevor sie den schönen Satz sagt, I blasted it into smithereens. Mit einem Schuss zerbarst die Drohne also in viele kleine Stücke. Sie hätte ja auch, habe ihr später der Sheriff gesagt, einfach mal mit den Leuten reden können. Man müsse ja nicht gleich zur Waffe greifen. Der Gedanke sei ihr nicht gekommen, sagt Youngman heute. Sie habe keine Freundschaft mit diesen Leuten gesucht, auch kein Gespräch. Nach dem Abschuss hätten die beiden Drohnenbesitzer sie angeschrien, doch als sie mit der Schrotflinte in der Hand vor die Veranda trat, seien die beiden in ihr Auto gestiegen und stiekum verschwunden und nie wiedergekommen. Die Tatsache, dass nie jemand Anzeige erstattete oder Schadensersatz forderte, wertete sie als Schuldeingeständnis der beiden Männer. Ich habe hier ein geiles Foto. Die erinnert ein bisschen an die Oma aus dem Film The Night of the Hunter, die Nacht des Jägers, wo auch eine alte Dame mit Schrotflinte den Verbrecher, der die zwei Kinder jagt, vertreibt und schließlich zur Strecke bringt. Gut. That's our girl. Youngman ist zu einer kleinen Heldin in Virginia geworden. Sie wird gefeiert, als ob sie keine Drohne, sondern einen Drachen erlegt hätte. Und sie kann sich ihrer Berühmtheit richtig freuen, aber sie kann die Berühmtheit nicht erklären. Sie hat das Richtige getan, meint sie, jeder sollte diese Drohnen abknallen. Ja, manchmal kann man das nicht verhindern, dass man Sympathien kriegt für Leute, die eine Knarre in der Hand haben. Mir ist das gestern Abend passiert. Da habe ich mir den Film angeguckt, den du vor kurzem mal besprochen hast, hier Dead Man von Jim Jarmusch. Und so kann es ja auch sein. Ne? Das ist nicht immer was Verwerfliches. Ne? Selbst wenn du dann zum Pistolero wirst, gegen deinen Willen, einfach weil du gezwungen bist dazu. Geplatzte Wechsel in Rom geplatzt. In dem darauffolgenden Konzil versprachen die Kardinäle, die Finanzpolitik des Heiligen Stuhls transparenter zu machen und gläserne Opferstöcke einzuführen. You are listening to Niemands Land, a radio show in German. 91.4 FM Contrabanda in Barcelona. You are what you hear. Das Lied von der harten Nuss. Wer will einen großen Mann haben, der braucht eine harte Nuss. Weil er einen großen Mann eben mit seiner Nuss aushalten muss. Denn die Nuss des kleinen Mannes ist dem Großen ein Genuss. Was der kleine Mann dann eben mit seiner Nuss aushalten muss. Nur da nicht weich werden, um Gottes Willen nicht weich werden, nur immer ruhig reingehauen auf die Nuss. So klein.

Hola, ja és octubre a Niemandsland. Contrabanda 91.4 de la FM. Die letzte Viertelstunde im heutigen Niemandsland. Kurz vor 12 Uhr mittags. Kino. Le Capital, das Kapital von Costa Gavras. Ich habe diesen Film vor ein paar Tagen auf DVD gesehen und bin hin und her gerissen zwischen Begeisterung und ein bisschen enttäuscht, aber insgesamt ein sehr, sehr sehenswerter Film. Ich sage direkt warum. Costa Gavras seziert nämlich den Raubtierkapitalismus. Alles, was wir vorhin in den Nachrichten gesagt haben über die Bankenkrisen und diese Leute, das kommt in diesem Film sehr gut zum Ausdruck als personifizierte Geldmaschinen. Korrupt, falsch, menschenverachtend üben sie das Handwerk der Banker aus. An einer Stelle fragt ein Banker den anderen, sag mal, was verkaufen wir eigentlich? Ich habe überhaupt keine Ahnung, was das ist. Der andere meint, mach dir keine Sorgen, das sind Finanzprodukte. Wir haben unsere Leute, die arbeiten uns das aus. Die Geldgier vieler Banker ist das Thema der aktuellen Wirtschaftskrise. Eine Stahlvorlage für Regiealtmeister Costa Gavras. Mit Le Capital bereichert er sein Werk um ein weiteres Stück brisanter Gesellschaftskritik. Die Frage ist natürlich, spürt der 80-Jährige noch gut den Puls der Zeit auf? Kritiker sind da uneins. Wie gesagt, ich hatte gesagt, der Film ist kein durchaus guter und kohärenter Film, aber es lohnt sich trotzdem, ihn zu sehen. Während der Applaus im Hintergrund kein Ende nimmt, zeigt die Hauptfigur dem Kinopublikum sein wahres Gesicht. Den Blick direkt in die Kamera gerichtet, sagt er, was er von seinen Mitarbeitern hält. Alles große Kinder, verkündet er herablassend. Unbedarfte Menschen, die sich leicht manipulieren lassen. Von ihm, dem machthungrigen Narzissten. J'ai fait de Phoenix l'une des premières banques européennes. Aujourd'hui, je vous confie le gouvernail. Si on a de l'argent, dans quoi faut-il l'investir? Surtout évite les banques. Your shareholders are fierce. Time for you to start firing people. They're only chopping off heads. They'll chop yours off. What do I get for doing the housework? Qui dirige tout ça? La conjoncture. We are pack hunters, Mark. Most welcome to join the pack. Ein paar Worte zu Costa Gavras kurz. Vielleicht ist der einigen Niemandsland-Hörerinnen und Hörern leider noch kein Begriff. Er ist ein griechisch-französischer Filmregisseur und Drehbuchautor. Costa Gavras. Er kam 1933 in Griechenland zur Welt und studierte in Paris erst Literaturwissenschaft und erwarb dann ein Diplom in Regie und Filmproduktion. Costa Gavras' Werk zeichnet sich durch politisch engagierte Filme aus. Der Regisseur wurde mit zahlreichen Preisen ausgezeichnet. Le Capital ist ein verstörender Film, der die Verfremdungseffekte eines Brechtschen Theaterstücks mit den Dramaturgiemustern eines konventionellen Hollywood-Thrillers vermischt. Mit erstaunlichem Effekt. Für die Zuschauer halten sich Faszination und Abscheu gegenüber dem charismatischen Finanzhai die Waage. Dieses Phänomen kennen wir bereits von Wall Street. Obwohl Regisseur Oliver Stone 1987 mit Gordon Gekko eine Hassfigur kreieren wollte, nahmen sich viele den schmierigen Börsenmakler zum Vorbild. Anders als Stone lässt Costa Gavras seinen Abzocker nicht scheitern. Statt im Gefängnis landet sein fragwürdiger Held auf dem Chefsessel. Umso verstörter wird das Publikum das Kino verlassen. Nach dem Film muss es sich unweigerlich fragen, mit was für einem Monster es fast 2 Stunden lang mitgefiebert hat. What we want to create is a powerful man. Nous préférons démissionner. Personne ne vous regrettera. He's going too far. He's working for us. Money is the master. The better you serve it, the better it treats you. Pourquoi t'as besoin de cet argent? Pour être respecté. The cat in New York. Nous allons continuer de prendre aux pauvres pour donner aux riches. Mes amis, je suis votre Robin des Bois moderne. Ja, man versucht natürlich, Sympathie zu entwickeln für diese Figur, nur es gelingt nicht. Man sieht einfach, dieser Typ ist wirklich ein Arschloch. Dieser Typ ist eine Hassfigur. Und auch wenn Costa Gavras uns ihn nahe bringt und seine Gefühle versucht zu zeigen, es gelingt nicht. Und das ist eigentlich das Gute an dem Film. Man kann sich mit diesem Schwein nicht identifizieren. Gut, dies, obwohl die Haltung des Regisseurs jedem bekannt sein dürfte, Costa Gavras. Dieser Name steht seit über 40 Jahren für politisch engagiertes, sozialkritisches Kino. Die französisch-algerische Koproduktion Z, zum Beispiel eine Abrechnung mit der griechischen Militärdiktatur, gewann 1970 zwei Oscars. In den 80er Jahren kamen ein Drehbuch-Oscar und die Goldene Palme für das US-kritische Politdrama Missing hinzu. Vielen Niemandslandhörer natürlich ein Begriff. Der Finanzthriller Le Capital ist bereits der 22. Spielfilm im Oeuvre des mittlerweile 80-jährigen Griechen, der seit 1954 in Frankreich lebt und wirkt. Über die Qualität seiner jüngsten Regiearbeit scheiden sich jedoch die Geister. Zuerst einmal ist da der Hauptdarsteller Ghed Elmaleh, der polarisiert. Leser von Karl Marx, gleichnamigem Jahrhundertwerk, werden enttäuscht sein, hält Frankreichs wichtigste Tageszeitung Le Monde beispielsweise ernüchtert fest. Zu kaltherzig und doppeldeutig, um das große Wall Street-Publikum anzusprechen, findet der Hollywood-Reporter. Die auflagenstarke Zeitschrift Screen empört sich über die ungewöhnliche Besetzung der Hauptrolle mit dem französischen Starkomiker Ghed Elmaleh. Das international noch relativ unbeschriebene Blatt sei auf der großen Leinwand eine Katastrophe und habe auf dieser nichts verloren. Ich bin der anderer Meinung. Ich finde, der verkörpert diesen kalten, fischartigen, fischgesichtigen Finanzhai sehr gut. Zu einer ganz anderen Einschätzung kommt diesbezüglich die Variety. Das führende Branchenmagazin zeigt sich tief beeindruckt von der schieren Furchtlosigkeit, mit der Elmaleh die zwielichtige Figur verkörpert. Le Capital gehört trotzdem eher, und da schließe ich mich an, zu den schwächeren Filmen in Costa Gavras Oeuvre. Doch was heißt das schon angesichts des überragenden Niveaus seiner Werke? Sehenswert ist seine lustvolle Sezierung des Raubtierkapitalismus allemal, gerade weil sie manchen Zuschauer vertieft irritieren kann oder auch die Augen öffnen. Da gibt es eine Szene, die hat mich sehr beeindruckt. Da unterhalten sich diese Raubtiere auf allerhöchster Ebene und plötzlich klingelt es bei einem und er sagt, gut, dann kaufen wir also von geliehenem Geld eine Bank, die dann uns das geliehene Geld zurückzahlen muss und wir ziehen dann 2 Jahre nur Geld aus dieser Bank. Ist das richtig? Und alle lachen, weil es richtig ist. Wie bei Manchester United. Finanzhaie aus den USA haben sich mit geliehenem Geld den Fußballclub Manchester United gekauft, diese Schulden dem Club als Habenschuld angeschrieben und ab dann haben sie nur jahrelang Geld aus diesem Club gezogen. Diese Manager machen etwas Interessantes. Die sagen 5.000, der andere meint 9.000, der andere meint 7.000. Okay, 7.000. Von 45.000 Mitarbeitern werden 7.000 entlassen. Dann sagt der andere, gut, das sind im Monat, sagen wir mal Durchschnittsgehalt 2.000 Euro mal 7.000, das sind im Jahr, das sind dann so viel für euch und so viel für uns. Gut. Ab dann geben sie einfach nur noch Befehle nach unten. Es muss ein Plan ausgearbeitet werden, es müssen Finanzprodukte geschaffen werden, aber das verstehen die selber gar nicht mehr. Die sagen nur, 7.000 oder 9.000 müssen entlassen werden und das passiert. Die perfekte Diktatur. Also ich habe den Film nicht oder noch nicht gesehen, aber ich kann mir auch vorstellen, dass eine Kritik an diesem Film die sein könnte, dass man, wenn man solche Filme anguckt, auch den du vorher zitiert hast von Oliver Stone. Wall Street. Ja, wenn du dann den Eindruck kriegst als Zuschauer, dass läuft alles so, weil da diese Finanzhaie, diese Raubtiere so handeln. Wenn die anders handeln würde, dann würde das nicht passieren. Das wäre natürlich ein Fehlschluss. Ja, es müsste eigentlich, das ist der Anspruch an solche Filme, klar werden, dass das System aus sich heraus, also hier der Kapitalismus oder in diesem Fall der Finanzkapitalismus, diese Leute produziert, ja. Und wenn das nicht klar wird, dann ist es so ein bisschen unverbindlich alles. Dann ist es ganz nett, aber das muss man schon berücksichtigen eigentlich. Das Gute an dem Film ist, der Film ist kein Pamphlet, das versucht, den Menschen jetzt auch eine Lehrstunde zu erteilen zum Thema Kapitalismus. Nein, der Film ist eigentlich eine Betrachtung, die so drastisch und so klar ist, dass wirklich jeder selber zu dem Schluss kommt, den du gerade einforderst, Werner. Jeder kommt selber zu dem Schluss, Moment, dieses System ist es ja. Und das ist das Tolle an dem Film. Das ist ein System, das die Menschen in ihrem Kern zerstört, weil dieser Typ kann seine Millionen gar nicht mehr genießen. Eine, die noch dieses Geldmassaker überlebt hat, ist seine Ehefrau und die sagt ihm ganz klar, was willst du mit so viel Geld? Du kannst das doch überhaupt nicht genießen. Und er lächelt nur sein haifischgesichtiges Raubtierlächeln und schmunzelt ständig in sich hinein. Weil für ihn ist es eine Jagd. Einer sagt es auch ganz klar. Die Amerikaner jagen im Rudel. Die Europäer jagen noch alleine. Im Rudel jagen heißt, was du gesagt hast, gewaltige Finanzglomerationen schließen sich zusammen. Es schließen sich 5 bis 6 Hedgefonds zusammen. Die sind wie Supergalaxien. Und die stürzen sich dann in Sekundenschnelle am Finanzmarkt auf eine Branche, auf eine Firma und können die mit ihren Spekulationsvorgängen wirklich erdrücken oder kaputt machen. Der entfesselte Casino-Kapitalismus. Und dieser Film zeigt das sehr, sehr gut. Also gucken. Hallo, ich bin Gerli. Ich bin aus Hamburg und bin zu Besuch in Barcelona und grüße alle Hörerinnen und Hörer von Radio Kontrabande, besonders von Niemandsland und wünsche euch einen schönen Tag. Was gibt's sonst noch an Kino? Nochmal Film und zwar wie immer gratis oder fast gratis. Der erste heute Abend in der Filmoteca de Catalunya. Let's go. Also jetzt war dieser das 18. jüdische Filmfestival, geht heute zu Ende und da kommt dann Michael Verhoeven selber heute Abend, um seinen Film vorzustellen. Der ist von 2014. Let's Go heißt er. Und ich lese mal kurz vor. Den Inhalt, die Beerdigung ihres Vaters im Jahre 1968 bringt Laura dazu, ihre Familiengeschichte in einem anderen Licht zu sehen. Ihre Eltern haben den Holocaust überlebt und sind nach Kriegsende in Deutschland geblieben. Das Trauma, die Negierung der eigenen Identität, Verfolgung und KZ haben aber nicht nur ihr Leben, sondern auch das Leben ihrer Nachkommen geprägt. Der Film untersucht mit viel Feingefühl, was die Identität der in Deutschland lebenden Juden ausmacht und ist zur gleichen Zeit ein bissiger und geistreicher Kommentar über die deutsche Nachkriegsgesellschaft. Dann am nächsten Mittwoch noch im Goethe-Institut, also hier ist es dann total gratis, um 20 Uhr Crossing the Bridge, The Sound of Istanbul von Fatih Akin, schon ein bisschen älter, der türkisch-deutsch Filmregisseur Fatih Akin und Alexander Hacke, der Bassist der einstürzenden Neubauten, durchstreifen zusammen die Straßen Istanbuls auf der Suche nach den interessantesten Musikern der lokalen Szene. Sie treffen sich mit Instrumentalisten, die traditionelle Folklore spielen, mit der Diva Sezen Aksu, mit einer kurdischen Sängerin und einem Rapper, der auf Türkisch singt. Orient und Okzident verschmelzen am nächsten Mittwoch im Goethe-Institut, 20 Uhr, Eintritt frei. Also wer hundertprozentig sicher sein will, eine Karte zu kriegen, sollte schon vorher ein bisschen dort hingehen, weil das Sitzplatzkontingent limitiert ist. Dann wünsche ich dir ein schönes Wochenende und viel Spaß im Kino. Ich dir auch. Also wenn ich jetzt hier rausgehe, werde ich gleich mal eine Bank beklauen, wie du am Anfang empfohlen hast. Ne? Und obwohl die Frage existiert, ist bei denen überhaupt noch was zu holen, ne? Ist ja wirklich schwieriger heutzutage eine Bank zu überfallen. Vor 30 Jahren gab es in Barcelona jeden Tag 1,6 Banküberfälle. Aber das ist heute nicht mehr so einfach. Aber also wahrscheinlicher ist, dass die Banken sich weiterhin an uns berauben, ne? Und immer wenn wir sie nicht zum Teufel jagen, dann ist